Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Richard Francis Burton, Erforscher fremder Welten von Bere Tempel. Es ist Nacht in Ostafrika. Eine Nacht, die Unheil bringen wird. Eine Nacht, in der manche Männer sterben und andere schwer verletzt werden. Es ist das Jahrhundert der großen Entdeckungen, der Abenteuerreisen in ferne, unbekannte Welten. Einer dieser Wagemutigen heißt Richard Francis Burton. Er liegt in dieser Nacht im Jahr 1854 auf einem unbequemen Feldbett in einem Zelt. Ein Geräusch hat ihn geweckt. Er weiß nicht, was es war. Er weiß nicht, warum. Er spürt nur eine merkwürdige Anspannung. Der 33-jährige Mann setzt sich auf und blickt sich um. Kisten, Säcke und Kanister stapeln sich um ihn herum. Nichts Auffälliges. Alles sieht aus wie immer. Durch den Zelteingang hindurch schaut er in die Wüste. Der Sand glitzert im kalten weißen Mondlicht wie Schnee. Die Wüste scheint zu leuchten. Richard Francis Burton lauscht angespannt in die trügerische Stille. Da hört er es wieder. Ein seltsames Geräusch wie ein ersticktes Gurgeln. Es sind die Wachen. Und er erkennt mit Schrecken, die Wachen sind in Gefahr. Burton sucht in dem dämmerigen Zelt sein Gewehr, kann es nicht finden, reißt seinen Säbel an sich und stürmt mit gezückter Waffe in die Nacht hinaus. Diener eilen heran mit großen, angsterfüllten Augen. Sie überfallen unser Lager! Los! An die Waffen! Dann sieht er, wie sie auf sie zurennen. In lange, weiße Gewänder gehüllte Nomaden mit erhobenen Speeren. Ihre Blicke verraten Entschlossenheit, Mut und den unbändigen Willen, die Europäer mit ihren Dienern und Helfern zu vertreiben. Koste es, was es wolle. Ja, holt mich doch. Kampflos werde ich nicht aufgeben. Burton blickt sich gehetzt um. Rund 100 Angreifer stürmen heran. Der Mond beleuchtet die irrsinnige Szene, die Kämpfe zwischen seinen Freunden und seinen Feinden. Sein Begleiter, John Henning Speke, schießt mit einem Revolver um sich, Richard! An der Schulter und an der Hüfte bluten. Richard! Pass auf die Kamele auf! Sie wollen die Tiere! Was? Aus dem Augenwinkel sieht Burton, wie einige der Angreifer die Kamele mit Kisten und Kästen beladen, um sich damit aus dem Staub zu machen. Um zu retten, was noch zu retten ist, stürmen er und John Speke auf die Räuber zu. Los, John! Die kriegen wir! Auf sie! Plötzlich stellt sich ihnen ein großer Mann in den Weg. John Speke versucht, den Angreifer abzuwehren, doch der holt mit einer riesigen Keule aus. Ein schwerer Schlag trifft Speke. Er fällt zu Boden. Ein zweiter Angreifer eilt herbei und lässt einen Gewehrkolben auf seine Brust niederfahren. Speke bleibt reglos liegen. Die Männer fesseln ihm die Hände auf den Rücken, durchwühlen seine Kleidung und suchen nach Wertsachen. Burton schaut entsetzt zu, unfähig, sich zu bewegen. Doch dann löst er sich aus seiner Starre. Sein Zorn bahnt sich einen Weg und er entlädt sich in einem lauten Schrei. Er eilt seinem Freund zu Hilfe. Speere zischen durch die Luft und fliegen an seinem Kopf vorbei. Und dann steht Burton ihm gegenüber. Riesig scheint dieser Gegner zu sein. Das Gesicht knochig. Burton erkennt trotz der Gefahr und in der Kürze des Augenblicks fast jedes Detail des Mannes. Die Warze neben der Nase. Die Schramme auf der linken Wange, die bebenden Nasenflügel. Der Mann hebt seinen rechten Arm, schleudert seinen Speer und Richard Francis Burton fühlt augenblicklich einen fürchterlich stechenden Schmerz in seinem Mund. Ungläubig und verwundert blickt Burton seinem Widersacher in die Augen, streicht mit der Hand über seine Wange und fühlt weiches Fleisch und warmes Blut. Der Speer hat ihn mitten ins Gesicht getroffen. hat seine linke Wange knapp unterhalb des Auges durchbohrt, ist dann durch den Mund aus der rechten Wange wieder herausgetreten. Burton sinkt zu Boden, wartet auf den nächsten Hieb, den tödlichen, den, der ihn in den Rücken treffen wird. Sein Bewusstsein schwindet. Die Schreie der verletzten Männer um ihn herum mischen sich mit Bildern aus der Vergangenheit. Seinem Rauswurf aus der Schule, seiner Zeit als Soldat in Indien und seiner Reise ins Zentrum der islamischen Religion nach Mekka. Dadurch dringt eine vertraute Stimme den Nebel in seinem Kopf und Burton kehrt zurück in die reale Welt, nach Ostafrika, in eine Nacht, die so viel Unheil gebracht hat. Er packt den Speer und mit allerletzter Kraft zieht er die tödliche Waffe aus seinem Gesicht. Dann umgibt ihn wieder Dunkelheit. Was treibt einen Menschen an, sich in Gefahren zu begeben, Gebiete zu durchqueren, die noch nie zuvor ein Europäer betreten hat? Der Grund für Burtons ungewöhnliche Vielseitigkeit und seine Reiselust mag in seiner Kindheit liegen, die sehr unstet war und die ihn schon in jungen Jahren in verschiedene Länder führte. Der Ursprung dieser langen und abenteuerlichen Lebensgeschichte liegt allerdings in England. Ich wurde um 9:30 abends geboren, am 19. März. Der Kalender notiert das Fest des heiligen Josef, im Jahre 1821. Das Baby Richard hat rote Haare und blaue Augen. Doch das soll sich bald ändern. Die Hautfarbe dunkelt nach, die Haare färben sich pechschwarz und die Augen glühen braun. Eine körperliche Veränderung, die ihm in späteren Jahren für seine gefährlichen Reisen nützlich sein wird. Burtons Vater ist Oberstleutnant, seine Mutter eine reiche Frau. Gemeinsam zieht die kleine Familie nach Frankreich, ins liebliche Loiretal. Hier kommen Burtons Geschwister Maria und Edward zur Welt. Und gemeinsam verleben sie eine unbeschwerte Zeit. Sie tollen im Garten herum, stibitzen Weintrauben, spielen mit ihren Hunden. Komm, Bobby, nimm das Stöckchen. Hierher, Bobby. Bobby, komm zu mir. Doch die Eltern kümmern sich auch um ihre Bildung. Die Geschwister lernen schon als Kleinkinder das Alphabet, die Grundzüge des Lateinischen mit 3 Jahren und Griechisch mit 4 Jahren. Die Farbe ist Sue Quisque Fortuna. Die schöne Zeit soll allerdings bald vorbei sein. Richard und seine Geschwister kommen in eine Schule, an der ein irischer Schulmeister herrscht. Der Unterricht ist streng, der Lehrer benutzt gerne seinen Rohrstock und teilt damit Hiebe aus, auf den Rücken, Po, Arme und Beine der Kinder. Richard aber besitzt einen großen Freiheitsdrang und einen starken Willen. Beides bleibt trotz der strengen Schulerziehung ungebrochen. Was dazu führt, dass eine Cousine sich einerseits über ihn beklagt, ihn andererseits aber auch lobt. Er ist starrisch wie ein Esel. Aber er verehrt seine Mutter. Als Richard Francis Burton 10 Jahre alt ist, verlassen seine Eltern mit ihren Kindern das duftende, sonnige Loiretal in Frankreich und ziehen wieder nach England. Ein Ereignis, das Richard zutiefst erschüttert. Die Luft war schlecht, der Himmel grau, das Essen fad, die Schule ebenso grässlich und brutal wie in Frankreich. Die Familie kehrt schließlich nach Frankreich zurück. Doch anders als in den Jahren zuvor ziehen sie diesmal von Stadt zu Stadt. Immer mit dabei sind Hauslehrer. Neben Sprachen und Rechnen unterrichten sie Fächer, die den jungen Richard begeistern. Allez, en garde! Zum Beispiel Fechten, was ihm als Erwachsenen in manchen Lebenslagen helfen wird. Aber er muss auch Violine spielen und das hasst der Junge ganz und gar. In einem Wutanfall haut er sein Instrument dem Lehrer auf den Kopf. Ich hasse meine Violine! Ein Lehrer urteilt: Die Kinder sind Biester, aber Richard ist das Erzbiest. Das unstete Leben der Familie geht weiter, führt sie nach Italien und dort von einer Stadt zur nächsten. Ein Zuhause, in dem Richard mehrere Jahre lebt und lange dieselben Freunde hat, so ein Zuhause kennt der Junge nicht. In Italien erlebt die Familie Schreckliches. Die todbringende Krankheit Cholera bricht aus. Die Seuche rafft unzählige Menschen hin. Wie schrecklich. Richard, das ist doch der Mann, der immer so schön gesungen hat. Richard und sein Bruder Edward stehen auf der Straße und sehen mit an, wie Leichname aus den Häusern getragen und eiligst vergraben werden. Die Kinder haben Glück und bleiben, wie ihre gesamte Familie, von der Krankheit verschont. Und ihr Leben zeigt sich auch von einer schönen, spannenden Seite. Sie machen Ausflüge, besuchen die Städte Pompeji und Herculaneum. Zur Zeit des alten Roms hatten Vulkanausbrüche die beiden Städte unter Lava und Asche begraben. Schau mal hier, das Pflaster ist ganz glatt. Yippie! Jetzt stromern die Jungen über das alte Pflaster, bestaunen die Ruinen und erwandern schließlich den gefährlichen Vulkan selbst, den Vesuv. Hey Richard, komm her, hier fließt noch Lava. Richard und Edward laufen sogar auf der erstarrenden Zehenmasse herum. Ah, heiß. Doch sie unterschätzen die Gefahr. Au, ist das heiß, meine Füße. Und verbrennen sich die Schuhe. Das Brüderpaar hat es faustdick hinter den Ohren und ist dabei ziemlich clever. Richard, Edward, wo seid ihr? Wollen ihre Eltern sie für einen Streich oder ein Vergehen bestrafen? Kommt sofort hierher. Dann klettern die beiden auch schon mal kurzerhand auf den Schornstein des Hauses. Hier kommt Vater und Mutter nämlich nicht hoch. Und wir können in Ruhe abwarten, bis der Zorn verflogen ist. Die verspielte Kindheit voller erkämpfter Freiheiten erfährt ein jähes Ende, als die Eltern die Brüder auf eine Schule nach Oxford schicken. Der Vater, der Oberstleutnant, möchte, dass seine Söhne Priester oder Diakone werden. Davon verspricht er sich ein ruhiges und geordnetes Leben für die Jungen. Doch auch in Oxford geht Richard Francis Burton wieder seine eigenen Wege. Er baut seine Sprachkenntnisse aus, versucht sich selbst Arabisch beizubringen und lernt eine Gruppe von herumreisenden Roma kennen. Deren Sprache ähnelt stark den indischen Sprachen. Der zungenfertige Burton prägt sich schnell einige Begriffe ein, was ihm wieder einmal später in Indien helfen wird. Richard liebt seine Freiheiten und er hasst Regeln, die ihm unsinnig erscheinen. Zum Beispiel die Schulregel, die ihm verbietet, Pferderennen zu besuchen. Er geht trotzdem hin. Das hat weitreichende Folgen. Der Schüler Richard Francis Burton muss vor dem Lehrerkollegium antreten. Doch anstatt klein beizugeben, seinen Fehler einzugestehen und um Entschuldigung zu bitten, steht Burton zu seiner Entscheidung. Es ist nicht unmoralisch, ein Pferderennen zu besuchen. Ich habe richtig gehandelt. Mit dem zu erwartenden Ergebnis, dass ihn das Kollegium von der Schule wirft. Das bedeutet das Aus für die väterlichen Pläne, einen Mann der Kirche aus ihm zu machen. Für den Sohn hingegen ist der Rauswurf der Aufbruch in eine neue Zeit. Eine Zeit der großen Abenteuer, der weiten Reisen und Entdeckungen, über die Richard Burton unzählige Bücher und Zeitungsartikel schreiben wird und die sein Gesicht in ganz Europa bekannt machen werden. Und selbst noch Jahrzehnte später fasziniert dieses Gesicht mit der breiten Narbe an der Wange und dem dunklen Bart Erwachsene und Kinder. Wie zum Beispiel den Schriftsteller Ilja Trojanow, der sich ganz genau erinnern kann, wann er ein Bild von dem Abenteurer und Entdecker Richard Francis Burton zum ersten Mal sah. Das ist ganz einfach zu sagen. Ich war nämlich 10 Jahre alt. Ich weiß das deswegen, weil es mein 10. Geburtstag war. Meine Eltern haben mir ein Buch geschenkt, ein Buch über die Entdecker Afrikas. Wir lebten in Kenia damals und es gab sehr schöne große Fotografien. Und die waren alle in diesem Buch zusammengefasst und es gab eines dieser berühmten Porträts von Richard Burton, gekleidet wie ein Araber, mit diesem glühenden Blick und mit diesem Aussehen, was man so gar nicht mit einem englischen Offizier verbinden will. Das hat mich schon als 10-Jähriger fasziniert. Zudem hat Burton ja von diesen Reisen sehr, sehr viele Narben mitgebracht. Angefangen von dieser dramatischen Narbe. Beide Wangen waren quasi aufgeschlitzt, weil im Somaliland ein Speer durch sein Gesicht, durch die Wangen hindurchgedrungen ist. Unglaubliches Glück, dass es nichts Wesentliches im Mundbereich verletzt hat. Und er hat den Speer auf der anderen Seite wieder herausgezogen. Das war sehr sichtbar, weswegen er danach ja eigentlich ein Leben lang auch ein Bart trug. Trotzdem ist die Narbe vor allem oben unter den Wangenknochen sichtbar. Die Faszination für diesen eindrucksvollen Menschen dauerte an. Und Ilya Trojanow hat viele Schriften von Richard Francis Burton gelesen, ist dessen Spuren gefolgt und hat Bücher darüber geschrieben. Ähnlich wie Burton verlebte auch Ilya Trojanow eine bewegte Kindheit. Geboren wurde der Schriftsteller 1965 in Bulgarien. Noch als Vorschulkind flohen seine Eltern mit ihm über Jugoslawien und Italien nach Deutschland. Bereits ein Jahr später zog die gesamte Familie nach Kenia, wo Ilya Trojanow als 10-jähriger Junge das Buch mit dem Abbild Burtons in den Händen hielt. Eines beeindruckte ihn vor allem. Dass er nicht aussah wie ein Engländer, das heißt, ohne es richtig analysieren zu können, habe ich verstanden, dass hier jemand ist, der sich anpassen konnte, der sich verändern konnte. Dass er eine Leidenschaft ausstrahlte, die oft im Gegensatz stand zu manchen der eher nüchtern und distanziert dreinblickenden Offizieren oder Entdeckern. Und natürlich die Tatsache, dass er als einziger keine Uniform trug. Ich hatte zeitlebens eine starke Abneigung gegen Uniformen. Ilya Trojanow erkannte früh, was für eine besondere Person dieser Abenteurer aus seinem Buch war. Bei Burton war es mit Sicherheit auch so, dass er immer wieder neue Welten entdeckt hat, die ihn dann begleitet haben. Es ist nicht so, dass er sie danach wieder ablegt. Es sind schon lebenslange Interessen, die geboren werden aus einer Reise. Interessen, die aber auch Gefahren mit sich bringen können. Das bekam auch Ilya Trojanow auf seinen Reisen zu spüren. Dabei sind die wilden Tiere oder die ungezähmte Natur eher ungefährlich. Was eher gefährlich ist, ich glaube, dass auch Burton das so empfunden hat, ist natürlich der Mensch, weil der Mensch im Gegensatz zum wilden Tier in der Lage ist, manchmal völlig unvorhergesehen und völlig irrational und teilweise auch mit einer atemberaubenden Brutalität zu reagieren. Und gerade das ist nicht vorhersehbar. Also wir wurden zum Beispiel auf unserer Reise durch Afrika einmal verhaftet und das war im Nachhinein betrachtet eigentlich eine lächerliche Situation und wir sind dann auch irgendwie nach einem halben Tag wieder freigekommen. Aber in dem Moment, in dem man verhaftet wird und dann mehrere Leute gegenüber hat, die mit einer unglaublichen Aggressivität und auch noch mit blutunterlaufenden Augen und mit einer Alkoholfahne einen angeifern, hat man natürlich schon das Gefühl, dass vielleicht etwas passiert, was einem entgleitet und was einem gefährlich werden kann. Ilya Trojanow hat viele Erfahrungen auf seinen Reisen gesammelt und weiß, wie er brenzliche Situationen vermeiden kann. Ich glaube schon im Leben, dass man selber dazu beitragen kann, wie die Welt, die Umwelt, die Mitmenschen auf einen reagieren. Durch vernünftiges und durch großzügiges Verhalten kann man vielen Gefahren aus dem Weg gehen. Alles in einem passieren meistens jenen Leuten etwas, die sich überhaupt nicht auskennen und die dann einfach wirklich grobe Fehler machen, oder den Überängstlichen. Meine Erfahrung ist, dass gerade jene, die ständig sich um ihr Gepäck sorgen, meistens irgendwann mal das Gepäck verlieren. Und das Dritte ist natürlich, man kann so reisen, dass man die Gefahr gar nicht heraufbeschwört. Ganz einfaches Beispiel ist, mir ist völlig schleierhaft, wieso die Leute mit so viel Uhr, Schmuck und anderen Elementen ihres Wohlstandes auf Reisen gehen. Das braucht man alles nicht. Also ich gehe immer mit so wenig auf Reisen, dass ich mir denke, wenn mich jemand sieht, ein Räuber oder Dieb, ist er eher geneigt, mir was zuzustecken, als dass er mich beraubt. Also ich denke, was ist denn das für ein armer Teufel, der da irgendwie ohne irgendetwas herumfährt. Richard Francis Burton hat es ihm in gewisser Weise vorgemacht, indem er auf Annehmlichkeiten während seiner Erkundungen verzichtete, sogar schon bei seinem ersten großen Aufenthalt weit weg von Europa. Nach seinem Rauswurf aus Oxford ist der junge Burton voller Tatendrang, möchte Abenteuer erleben, die Welt entdecken. Nur kosten darf es nicht viel. Wo ginge das nicht besser als in Indien, dem geheimnisvollen, exotischen Land, das sich das Vereinigte Königreich zur Erweiterung seiner Macht als Kolonie einverleibt hat und das von britischen Soldaten besetzt ist. Also macht sich Richard Francis Burton mit 22 Jahren auf, um als Soldat in die Hauptstadt Bombay zu ziehen. Schon während der mehrmonatigen Überfahrt auf dem Schiff lernt er von indischen Dienern die ersten fremden Worte. Doch Burton ist unersättlich. Nach seiner Ankunft reizen ihn schon wieder weitere Sprachen wie Hindi, Gujarati und Persisch. In Indien ist es heiß. Um das Lager herum streifen Tiger, Antilopen und Elefanten durch den Dschungel. Es ist eine Tatsache, dass in jenen Tagen vernünftige Männer, die nach Indien aufgebrochen waren, sich für eine von zwei Möglichkeiten entschieden. Sie widmeten sich der Jagd oder sie studierten Sprachen. So notiert Burtons spätere Frau Isabel rückblickend. Doch anders als seine Kollegen ist Burton neugierig auf das Leben der Einheimischen. Er lässt sich durch enge Gassen treiben, zieht durch die Basare, wo Händler scharfe Gewürze und bunte Stoffe verkaufen, beobachtet Tänzerinnen bei ihren geschmeidigen Bewegungen. Eine indische Haushälterin und gleichzeitig seine Geliebte, ein wandelndes Wörterbuch, lehrt ihn ihre Kultur und ihre Sprache und Burton weiß genau, wie er schnell lernen kann. Immer wenn ich mich mit einem Einheimischen unterhalte, folge ich seiner Rede aufmerksam und wiederhole stumm jedes seiner Worte so genau, wie es mir nur möglich ist und lerne dadurch die Besonderheiten der Aussprache. Hier in Indien erfährt Burton zum ersten Mal, wie er mit seiner Umgebung verschmelzen kann. Was er tun muss, um unerkannt in die Kultur und das Leben eines fremden Landes einzutauchen. Er lebt so, wie die Einheimischen dort leben. Mit Haar, das mir bis über die Schulter fiel. Mit langem Bart, das Gesicht, die Hände, Arme und Füße dünn mit Henna beschmiert, damit die Haut dunkler erscheint. Als Halbaraber Mirza Abdullah erhält Burton dort Zugang, wo er Briten normalerweise verwehrt ist. Er besucht Moscheen mit hohen Türmen und großen Kuppeln, beobachtet Muslime, wie sie zu Allah beten und gen Mekka knien, dem Ort, in dem das älteste Gotteshaus des Islam steht, die Kaaba, Mekka. Der Ort der Verheißung für die Muslime. Immer wieder hört er diesen Namen, Mekka. Burton beschäftigt sich wie kein anderer Europäer mit dem Islam, der zweitgrößten Religion der Welt. Er feiert gemeinsam mit den Einheimischen ihre Feste, spielt Schach mit ihnen, taucht in ihr Leben ein. Insgesamt eine perfekte Tarnung. Denken auch seine Vorgesetzten und heuern ihn als Spion für das britische Imperium an. Burton folgt dem Ruf und verschmilzt mit seiner Umgebung. Es war ja so, dass er, um in die Fremde hineinzudringen, ja oft alles abgelegt hat. Das heißt, er hat ja auch jegliche Macht und Sicherheit abgelegt, die ihm das Imperium verliehen haben. Er war dann schutzlos und er ist vor allem die 5 Jahre, die er im heutigen Pakistan, damals Sindh Province, verbracht hat, ist er ja oft wochenlang verschwunden, weil er direkt auf Veranlassung des damaligen Gouverneurs spioniert hat. Wobei man auch da vieles nicht weiß. Man weiß nicht, inwieweit hat er tatsächlich spioniert, inwieweit ist er einfach seinen eigenen Interessen nachgegangen. Was man mit Sicherheit weiß, ist, dass er wochenlang verschwunden ist und sich als Sufi-Bettler oder als reisender Kaufmann herumgetrieben hat und herumgegangen ist. Das waren aber Zeiten, in denen man als solcher Mensch durchaus mal Schläge erhalten hat oder die Leute Steine nach einem geworfen haben oder man in ganz, ganz unangenehmen Orten geschlafen hat. Ungeziefer, auf nacktem Boden, kein Wasser. Also all das hat er mit Sicherheit auf sich genommen, weil anders kann man selbst heute noch im Sindh gar nicht reisen. Und was das alles so für Narben hinterlassen hat, das kann man bei ihm einfach nicht feststellen, weil er in allen seinen Büchern das Intime, das Zärtliche, das Verletzliche ausklammert. Das liegt an seinem Wesen, das liegt aber auch an der Zeit. Die Zeit ließ eine solche Offenlegung der eigenen Gefühlswelt überhaupt nicht zu. Vielleicht kann sich Burton solche Gefühle auch einfach nicht leisten, denn sein Job ist gefährlich. Auf Spionage steht schließlich die Todesstrafe. Burtons Leben ist schwierig. Er darf sich weder den Einheimischen noch seinen Kameraden anvertrauen. Mit der Folge, dass ihn seine Regimentskollegen ausschließen. Ja, was sollen wir mit dem? Das ist keiner von uns, das ist einer von denen. Ein weißer Neger. Nach 7 Jahren auf dem indischen Kontinent ist Richard Francis Burton isoliert, einsam und schwer krank. Er beschließt, nach England zurückzukehren. Dabei fühlt er sich so elend, dass er schon Abschiedsbriefe an seine Familie schreibt. Liebe Vater, liebe Mutter. Und an Bord des Schiffes, das ihn nach Hause bringen soll, getragen werden muss. Nur sein afghanischer Diener Al-Ahdad ist bei ihm und pflegt ihn. So übersteht Burton die schwere Überfahrt und trifft ein halbes Jahr später wohlbehalten in England ein. Vier Jahre wird Richard Francis Burton hier bleiben, gesunden und ein neues Abenteuer planen. Mekka. Eine Pilgerreise nach Mekka, als Orientale verkleidet. Denn der Ort ist für nichtgläubige Europäer verboten. Ein gefährlicher Plan, denn sollte der Engländer auffliegen, dann droht ihm auch in Mekka der Tod. In der Stadt Mekka im heutigen Saudi-Arabien befindet sich die Kaaba, das wichtigste Heiligtum des Islam. Das quadratische Gebäude gilt als erstes Gotteshaus der Muslime. Und jeder Gläubige soll es einmal in seinem Leben auf einer Pilgerfahrt 7-mal umrundet haben. Richard Francis Burton ist fasziniert, will den Ort erkunden, den nur Muslime besuchen dürfen, und macht sich auf den Weg zu der Hajj, der großen Pilgerfahrt. 1853 besteigt Francis Richard Burton in Southampton ein Schiff nach Alexandria in Ägypten. Seine Haare sind lang, ebenso wie sein Bart und seine orientalischen Gewänder, die er trägt. Wird seine Tarnung ausreichen? Oder wird er entlarvt werden? Bald nach der Ankunft in der Hafenstadt ist klar, niemand erkennt ihn und niemand entlarvt ihn. Burton kann seinen Aufenthalt in der fremden Stadt genießen. Wir sitzen still, lauschen der einförmigen Melodie des Ostens. Die weiche Brise der Nacht wandert durch den sternklaren Himmel und buschige Bäume mit einer Stimme voll von Melancholie. Sein Weg führt über Land weiter nach Kairo. Dort gibt er sich als Arzt aus und es gelingt ihm tatsächlich, zwei Frauen zu kurieren vom Schnarchen. Kurze Zeit später geht es weiter durch die Wüste nach Suez, einer Stadt am Roten Meer, um ein überfülltes Pilgerschiff zu besteigen. Die Stimmung in den engen Räumen zwischen all den Menschen ist angespannt und Burton muss auf der Hut sein. Ali Murad, der gierige Besitzer, hatte versprochen, 60 Fahrgäste in den Frachtraum zu bringen, aber er hatte die Zahl auf 97 erhöht. Haufen von Kisten und Gepäck in jeder Gestalt und Form füllten das Schiff vom Vordersteven bis zum Heck. Und ein reißender Strom von Pilgern ergoss sich über die Schiffswände wie Ameisen in die indische Zuckerschüssel. Auch das Achterdeck, wo wir unsere Plätze eingenommen hatten, war mit Gütern bedeckt. Und eine Anzahl von Pilgern hatte sich dort selbst mit Gewalt, nicht durch Recht, eingerichtet. Einige Passagiere werden immer wütender. Türken, Syrer und Maghrebiner aus Nordafrika schlagen sogar drauf los. In einigen Minuten sollte nichts anderes zu sehen sein als eine verknäulte Menschenmenge, in welcher jeder wahllos schlug und zerrte, kratzte und biss, stieß und trampelte, mit Wutschreien und allen Begleiterscheinungen eines richtigen Kampfes, was immer bei solchen Handlungen widerwärtig war. Einer aus unserer Gesellschaft auf dem Achterdeck, ein Syrer, sprang etwas unvorsichtig hinunter, um seinen Landsleuten bei der Wiederherstellung von Ordnung zu helfen. Er sank sofort unter die Oberfläche der lebenden Menschenmenge. Als wir ihn wieder herausfischten, war seine Stirn aufgeschnitten, die Hälfte seines Bartes verschwunden und ein prächtig scharfes maghrebinisches Gebiss hatte einen Abdruck auf seiner Wade hinterlassen. Die Schwächeren zogen ihre Dolche und einige böse Wunden wurden ausgeteilt und empfangen. In einigen Minuten waren 5 Männer gänzlich kampfunfähig gemacht. Damit ist aber der Kampf um die Platzverteilung noch nicht beendet. Und auch Richard Francis Burton muss seinen Sitzplatz mit Gewalt verteidigen. Saad, der Dämon, erhob sich sofort mit einem Fluch und warf uns ein Bündel kampferprobter langer Stöcke zu. Verteidigt euch, wenn ihr nicht zum Fraß der Maghrebiner werden wollt. Ihr Hunde und Söhne von Hunden, jetzt werdet ihr erfahren, wie die Söhne der Araber kämpfen. Zuerst hatte ich gefürchtet, jemanden mit meiner Stockwaffe zu töten. Aber es wurde bald offensichtlich, dass die Köpfe und Schultern der Maghrebiner die stärksten Schläge ertrugen. Plötzlich durchzuckte mich ein Gedanke. Ein großes Tongefäß voll Trinkwasser stand am Rande des Achterdecks, unter dem sich der Brennpunkt des Kampfes befand. Ich schlich mich an das Gefäß heran und stieß es durch einen leichten Stoß mit der Schulter auf die Angreifer hinunter. Der Aufprall verursachte einen zusätzlichen schrillen Schrei. Denn Köpfe, Glieder und Körper wurden arg von dem Gewicht verletzt, von Tonscherben zerkratzt und durch das Ausströmen des Wassers durchnässt. Die Furcht, ein noch schlimmerer Angriff könnte folgen, ließ die Maghrebiner davonschleichen. Endlich legt das Schiff ab und die Fahrt kann ihren Lauf nehmen. Ein Lauf mit Hindernissen. Bei einem Zwischenhalt an Land schneidet sich Burton seinen Zeh an einem scharfen Stein auf. Ich erinnere mich, den scharfen Schmerz von irgendeiner Sache, die in meine Zehe eindrang, gespürt zu haben. Aber nachdem ich die Stelle betrachtet und das herausgezogen hatte, was ein Stück von einem Dorn zu sein schien, ließ ich den Gegenstand fallen und ahnte kaum die Belästigung, die er mir bereiten sollte. Angeschlagen erreicht Burton schließlich das Zwischenziel Jambu, das sogenannte Tor der heiligen Stadt. Die Hitze der Sonne, die schweren Taue und die häufigen Waschungen der Wellen hatten meinen Fuß so angegriffen, dass ich ihn bei der Landung in Jambu kaum auf den Boden setzen konnte. Welche Ironie! Burton überlebt die gefährlichen Menschenkämpfe, um dann durch eine kleine Verletzung am Zeh fast am Erreichen seines Ziels zu scheitern. Doch zum Glück verheilt die Wunde und endlich erreicht das Schiff das Ziel Jeddah. An Land bereitet Burton die Weiterreise vor und mietet Kamele für sich und seine beiden Begleiter. $2 bezahlt er für eine Sänfte, die er oben auf seinem Kamel festzurrt, um bequemer zu sitzen. Und dann geht es endlich weiter. Unsere Gesellschaft bestand aus 12 Kamelen und wir reisten in indischer Reihe, Kopf an Schwanz gebunden, mit nur einem Vorreiter, dessen Rang von ihm forderte, ein Dromedar mit auffälligem äußerem Drum und Dran zu besteigen. Die kleine Karawane zieht meist nachts durch die trockene Gegend und ruht in den heißen Tagesstunden. Es ist eine Reise mit gefährlichen und schönen Momenten. Sie wehren Angriffe von Beduinen ab, besuchen das Grab des Propheten Mohammed. Burton fertigt unzählige Skizzen an von Dolchen und Moscheen, schreibt Inschriften ab und notiert alles, was er hört und sieht. Er ist aufgeregt, je weiter sie sich ihrem Ziel nähern. Mekka. Und endlich ist es soweit. Bei einem Nachtritt, als der große Entdecker gerade schläft. Etwa um 1 Uhr früh wurde ich von allgemeiner Aufregung geweckt. Ich schaute aus meiner Sänfte heraus und sah durch das Licht der südlichen Sterne die dämmerigen Umrisse einer großen Stadt. Ein Schatten, dunkler als die umliegende Ebene. In einem Kaffeehaus findet Burton neben anderen Pilgern ein Bett. Wir legten uns nieder, müde und besorgt, eine Stunde oder zwei Ruhe zu erhaschen. Bei Morgendämmerung wurde von uns erwartet, unseren Tawaf al-Qudum oder die Umrundung der Ankunft im Harim durchzuführen. Im ersten Morgenlicht steht Richard Francis Burton auf, reinigt sich und hüllt sich in ein weißes Pilgergewand. Er tritt durch ein Tor, steigt 2 lange Treppen hinab, durchquert einen Gang und ist überwältigt. Er hat es geschafft. Er steht tatsächlich dem sogenannten Haus Gottes gegenüber. Dort schließlich lag es. Das Ziel meiner langen und ermüdenden Pilgerfahrt, welches die Pläne und Sehnsüchte von mehr als einem Jahr verwirklichte. Das Trugbild von Fantasie umhüllte den Katafalk und sein dunkles Leichentuch mit einem eigentümlichen Zauber. Burton blickt auf die Kaaba, auf den riesigen schwarzen Kubus, der jedes Jahr mit einem schwarzen Brokatstoff verhüllt wird. Der Abenteurer ist stolz. Stolz, allen Widerständen getrotzt zu haben. Er hat sein Ziel Mekka erreicht. Mit anderen Pilgern in weißen Gewändern bewegt er sich auf die östliche Ecke des Kubus zu. Dort befindet sich der schwarze Stein, Ein Stein, der aus dem Paradies stammen soll. Hier soll die Umrundung der Kaaba ihren Anfang und ihr Ende nehmen. Die Kaaba betreten, das darf bis heute kein gewöhnlicher Pilger. Burton betet zu Allah und umrundet das schwarze Monument 7-mal, so wie es Brauch ist. Als Abschluss der Umrundung sollte man versuchen, den schwarzen Stein zu küssen. Eine Zeit lang stand ich und blickte in Verzweiflung auf die schwärmende Menschenmenge von Beduinen und anderen Pilgern, die ihn belagerten. Nachdem wir den Stein erreicht hatten, trotz weit verbreiteter, durch ungeduldige Rufe bezeugter Entrüstung, nahmen wir den Stein in Beschlag. Während ich ihn küsste und Hände und Stirn an ihm rieb, betrachtete ich ihn eingehend und verließ ihn mit der Überzeugung, er sei ein Meteorit. Ein Meteorit, ein Stein aus dem All. Burton kämpft sich weiter durch die weiße Menschenmenge zu einer anderen wichtigen Stelle, die Al-Mutazam genannt wird. Hier presst er traditionsgemäß seinen Körper und seine rechte Wange an die harte Kaaba und ruft: O Allah, o Herr des alten Hauses, befreie meinen Nacken von dem Höllenfeuer und bewahre mich vor jeder schlimmen Tat und lasse mich mit dem Brot zufrieden sein, das du mir gegeben hast, und segne mich mit allem, was du gewährt hast. Ich erbitte Verzeihung von Allah, dem Höchsten. Es gibt keinen anderen Gott außer er, der Lebende, der Ewige. Und unter ihm tue ich für mich selbst Buße. Rund 150 Jahre später unternimmt auch Ilja Trojanow eine Reise nach Mekka. Die Handlungen vor Ort sind seit dieser Zeit die gleichen geblieben. Es ist so, dass jeder, der nach Mekka geht, als erstes um die Kaaba 7-mal kreisen muss. Und es ist wichtig zu sagen, dass die Kaaba nicht, so wie viele Leute meinen, ein Stein ist, sondern die Kaaba ist einfach ein Gebäude. Und in diesem Gebäude, an der einen Ecke, ist dieser schwarze Stein eingefasst. Aber er ist klein. Unwesentlich größer als ein Fußball. Alles deutet darauf hin, dass es ein Meteorit ist. Wenn man an ihm vorbeigeht, gibt es manche Pilger, die ihn küssen wollen. Und man kreist mit den anderen zusammen. Und das Interessante an diesem Kreisen ist, dass die Leute alle ziemlich schnell gehen, weil es 7-mal passieren muss. Dass aber jene, die näher an der Kaaba sind, einen kürzeren Weg haben. Jene, die weiter außen sind, einen weiteren Weg. Sodass eigentlich eine menschliche Skulptur entsteht. Es ist wunderschön, es ist ein geradezu universelles Symbol der Ewigkeit, der Versenkung. Und weil man das nicht nur einmal macht, sondern öfter macht, ist es so, dass man immer wieder auch anderen Menschen begegnet. Es sind dann Menschen um einen herum, die einen mal umarmen, mal einen anstrahlen. So ist man dann wirklich Teil einer menschlichen Gemeinschaft, die in diesem Moment aufgeladen ist mit ganz, ganz vielen Gefühlen. Es verwirklichen sich ja gerade Sehnsüchte. Es ist ja so, dass manche Leute 50, 60, 70 Jahre auf diesen Tag hingefiebert haben. Das ist eine unglaubliche Energie. Eine Energie, die immer vorhanden ist, wenn Menschen einen Moment der Beglückung erfahren. Natürlich Menschen, die euphorisch werden. Menschen, die beginnen zu rufen, zu schreien, die geradezu in Ekstase geraten. All das passiert vor den eigenen Augen, um einen herum. Und das berührt einen auch tief, das kann gar nicht anders sein. Wie alle anderen Pilger auch, reist Francis Richard Burton von Mekka aus weiter zum Berg Arafat, um Vergebung für seine Sünden zu bitten. Anschließend führt die Pilgerreise weiter zur sogenannten Steinigung des Teufels. Der Shaitan al-Kabir, der große Teufel, ist ein winziger Pfeiler aus rohem, ungefähr 8 Fuß hohem und 2,5 Fuß breitem Mauerwerk gegenüber einer rauen Mauer aus Steinen. Da die Zeremonie der Steinigung am ersten Tag von allen Pilgern zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ausgeführt werden muss, und der Satan boshaft genug war, in einem zerklüfteten Pass zu erscheinen, macht die Menschenmenge den Ort gefährlich. Der schmale Raum war mit Pilgern überfüllt. Alle kämpften, wie ertrinkende Männer, um sich so nah wie möglich dem Teufel zu nähern. Es wäre leicht gewesen, über die Köpfe der Massen zu laufen. Unter ihnen waren Reiter mit sich aufbäumenden Rössern, Beduinen auf wilden Kamelen und Granden auf Maultieren und Eseln brachen sich mit Hieben und Tritten gerade einen Weg durch die Menge. Merton erkennt die Gefahr und trägt zu seiner Sicherheit unter seinen Kleidern einen Dolch versteckt. Er dringt durch die Menge der erregten Menschen vor und wirft 7 Steine auf den Pfeiler, der den Teufel symbolisiert. Erleichtert verlässt er den gefährlichen Ort, ohne einmal seine Waffe gezückt zu haben. Ilja Trojanow weiß noch, mit welchen Gefühlen er diesen Ort der aufgepeitschten Emotionen hinter sich ließ. Es ist dieses Wechselbad der Gefühle, Momente der Verzückung, Momente der Schönheit und dann Momente einfach der irdischen, sündigen Schwere, das Fehlverhalten, nicht nur des Einzelnen, sondern natürlich auch das Fehlverhalten des Mobs. Also es ist immer ziemlich grausig, wenn mehrere Leute zusammenkommen, vor allem wenn diese mehreren Leute 2 Millionen sind und sich dann einbilden, sie müssten die steinerne Säule, die den Teufel repräsentiert, mit Steinen bewerfen und sich dann gegenseitig wehtun. Oder wenn sie drängen und Leute fallen und auf ihn getrampelt wird. Das sind natürlich alles sehr hässliche Sachen. Aber das macht, glaube ich, auch die Pilgerreise zu einem so zentralen Erlebnis, dass man dort intensiv alles mitkriegt, was das Leben ausmacht. Ein Moment, in dem man sich tatsächlich dem Göttlichen etwas näher fühlt, in dem man sich befreiter, geläuterter fühlt und dann ganz viele Momente, in denen man Angst um sein Leben hat, enorm heruntergezogen wird von den Umständen. Und das hat Burton, glaube ich, so wie ich, beides auf der Hatsch erlebt. 150 Jahre nach Burton haben sich zwar nicht die Handlungen, aber die Reiseumstände für die Pilger verändert. Bei mir war es natürlich anders als bei Burton, weil die Menschenmengen heute ganz, ganz anders sind. Das wäre für ihn unvorstellbar. Damals mussten die Leute ja mit Schiff oder mit Karawanen nach Mekka reisen. Gefährlich genug, oft beraubt. Heute fliegen ja, ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge am Tag Jeddah an. Mehr als 2 Millionen Leute gehen auf Hadsch jedes Jahr. Und das sind kolossale Menschenmassen, die da durchgeschleust werden. Und das verändert natürlich vieles auch. Die Schilderung seiner Pilgerfahrt und seine Artikel darüber in englischen Zeitschriften eröffnen den Europäern neue Welten und machen Richard Francis Burton zu einem berühmten Mann. Die Leser lieben seine detaillierten Beschreibungen von der ihnen unbekannten Welt. Das ist nur möglich, weil der Forscher Burton mit der richtigen Einstellung an seine Abenteuer herangeht. Es ist natürlich fast überall auf der Welt interessant, weil das Entscheidende ist ja, dass es nicht darauf ankommt, was man anguckt, sondern wie man es anguckt. Und mit dem richtigen Blick, das heißt mit einem Blick, der versucht, eigene festgefahrene Sichtweisen, eigene Vorurteile zu überwinden, einem Blick, der der Fremde die Möglichkeit gibt, einen zu überraschen und, noch wichtiger, einen zu verändern. Mit so einem Blick ist fast jeder Ort potenziell interessant. Und wenn man sich, so wie Burton das gemacht hat und ich glaube ich auch, soweit wie möglich nicht nur öffnet, sondern auch nackt macht, wenn man sich aussetzt, dann beschreibt die Fremde den eigenen Körper und den eigenen Geist in vielfacher Art. Und so ist man irgendwann mal ein Produkt auch der Einflussnahme der Fremde und hat viele, viele, unendlich viele intensive und schöne Erinnerungen. Also ich habe jetzt schon, obwohl ich erst Mitte 40 bin, das Gefühl schon irgendwie, mehrere Leben gelebt zu haben. Richard Francis Burton ruht sich nach seiner Hadsch, seiner Pilgerreise nach Mekka, nicht lange aus. Es zieht ihn weiter, diesmal ins Innere des afrikanischen Kontinents, um erneut ein Verbot zu umgehen. Als erster Europäer betritt er 1855 wieder einen Ort, der ihm nicht erlaubt ist. die heilige Stadt Harar im heutigen Äthiopien. Harar genoss wie Mekka den Ruf, eine unbezwingliche Stadt zu sein. Rund 30 Reisende hatten im Laufe der Jahrhunderte vergeblich versucht, sie zu erreichen. Aber kein Weißer hatte sie lebend betreten. Und es gab düstere und geheimnisvolle Legenden von ihr im Überfluss. Für die Muslime gilt Harar als heilige Stadt. Doch für Burton ist sie eher unspektakulär. Mein Leben war sehr eintönig. Ich brachte einige Abwechslung in diese Tage, indem ich Wahrsager befragte und mir von den Somali allerlei erzählen ließ. Doch trotz aller Eintönigkeit darf Richard Francis Burton nicht vergessen, dass er sich in einer gefährlichen Lage befindet. Er ist der erste Weiße in einer verbotenen Stadt Schwarzafrikas. Aber seine Tarnung ist so genial, dass er nicht entdeckt wird. Eine Meisterleistung. Aber auch das scheint Burton nicht Gefahr genug. Noch gefährlicher als seine Reisen in verbotene Städte wird schließlich seine Expedition in den Osten des heutigen Äthiopiens. Dort kommt es zu dem verhängnisvollen Überfall. Zur spektakulären Speerverletzung. Nachdem er sich den Speer aus seinem Gesicht gezogen hat, erholt sich Burton erstaunlicherweise. Und wer glaubt, er zöge sich jetzt zurück, ließe das extreme Abenteuerleben hinter sich, der täuscht sich. Ich denke mir, dass es gar nicht anders sein kann bei einem Mensch, der eine Gier aufs Leben hat und eine Lust auf Entdeckung, dass er weitergehen will. Man will ja einen immer stärkeren Reiz sich aussetzen. Man will ein immer gefährlicheres und schwierigeres Ziel erreichen. Und so hat sich das gesteigert. Ihre unstete Kindheit und Jugend. Das ist das, was die beiden Reisenden Richard Francis Burton und Ilya Trojanow eint und was sich in derselben Weise auf beide auswirkt. Man kann sich's nicht aussuchen, wenn man, so wie Burton, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen aufgewachsen ist, wenn man, so wie ich, Flüchtlingskind ist und schon in jungen Jahren von einem Flüchtlingslager zum anderen und dann von einem Wohnort zum nächsten geschleppt wurde, ist man dann als junger Erwachsener schon so geprägt von der Vielfalt, dass man da nicht in die Einfalt zurückkehren kann. Das ist unmöglich. Das ist meine Welt, nämlich die Welt der vielen verschiedenen Orte und Eindrücke und Gerüche und Geschmäcker. Und ich glaube, wenn man so aufgewachsen ist, dann ist das die ganz normale Art zu leben. Und so zieht es Burton weiter ins nächste Abenteuer. Ins heutige Tansania. Zusammen mit seinem Freund John Hennings Peake macht er sich auf, um die Quelle des Nils zu suchen. Des Weißen Nils, dem längeren der beiden Nilzuflüsse. Burton ist bald wenig begeistert von seinem Wegbegleiter Peake. Ohne selbst die Hafenstädte Ostafrikas zu kennen, wollte er einige der gefährlichsten Regionen Afrikas erforschen. Als Ausrüstung kommt mit ein Zelt, zusammenklappbare Feldbetten, ein Tisch und Stühle, Besteck, Chronometer, Thermometer, Barometer, Kompasse, ein Pedometer, das die Anzahl der Schritte zählt, ein Sextant, Wörterbücher, Atlanten, Notizbücher, Papier, Tinte, Bleistifte, Pinsel und Farben, Gewehre, Revolver, Schießpulver, Säbel, Messer, Zigarren, Gewürze. Zum Tauschen oder als Gastgeschenk Messingdraht, Regenschirme, Taschenmesser, Glasperlen, Seife, 200 Angelhaken, Werkzeug zum Schmieden und Tischlern. All diese unzähligen Gegenstände, die für 2 Jahre reichen sollen, schnallen sich die Träger auf ihre Rücken oder binden sie auf den Eseln fest. Zukünftige Reisende tun gut daran, dass sie, wenn sie Zentralafrika erforschen, nicht glauben, sie machen einen gemütlichen Spaziergang. 132 Menschen bewegen sich in einem Tross durch den Busch und folgen einem ausgetretenen Pfad. Für die Strecke, die Burtons Karawane in einer Woche zurücklegt, braucht ein Auto heutzutage eine Stunde. Das schlechte Wetter verlangsamt zusätzlich das Tempo. Starker Regen überflutet die Wege. Die Männer sind gezwungen, mehrtägige Pausen einzulegen. In diesen Ländern, in denen Burton gereist ist, gab es überhaupt keinen öffentlichen Verkehr. Es gab mal einen Esel oder ein Pferd, aber das war schon der Höhepunkt des Luxus. Er ist sehr, sehr oft zu Fuß gegangen. Und auch das ist eine völlig andere Wahrnehmung der Realität. Und das habe ich geahnt und ich wollte es selber erleben. Und ich bin dann seiner Afrika-Reise zu Fuß nachgegangen durch Tansania. Und es ist tatsächlich so. Man sieht dann mit dem ganzen Körper, man ist viel mehr in der Landschaft. Man hat intensivere Erinnerungen. Es ist eine völlig andere Art zu sehen, wahrzunehmen, zu leben. Wochenlang quält sich die Karawane durch ein Flusstal. Hier zwischen Büschen und Gräsern kann es so heiß sein wie in einem Backofen. Endlich erreicht die Karawane eine kühlere, eine hügelige Gegend und Burton gerät ins Schwärmen. Herrlich ist diese Flucht vom grausamen Klima des Flusstales in die klare, süße Luft der Berge. Die Strahlen der kräftigen Äquatorsonne tanzen unbekümmert über Felsen und Geröll von rotem, grauem und blendend weißem Quarz. Schnatternde Affen spielen zwischen den Samenkapseln Verstecken, während die Leguane mit ihren bemalten Schuppenpanzern hervorkommen, um sich auf besonnten Kuppen zu wärmen. Die Feldgrille zirpt wie die italienische Zikade in schattigem Busch und von überall, aus der Luft, der Erde, von den Flanken der Berge über und den Marschen unter uns, erzählt das Summen und Brummen, die laute, ständige Stimme des Insektendaseins von seiner ganz ursprünglichen Freude. Gnus, Zebras, Löwen und Elefanten kreuzen Burtons Weg. Der weitgereiste Naturkundler Burton weiß, mit solchen gefährlichen Begegnungen umzugehen. Ebenso wie Ilja Trojanow. Das Gefährliche ist ja auch immer abhängig von der eigenen Vorbereitung und von der eigenen Kenntnis. Also jemand, der zum Beispiel nie in freier Wildbahn einen Elefanten gesehen hat, der wird natürlich unter Umständen sogar in Ohnmacht fallen, weil das wenn man da steht, ein extrem imposantes Tier ist. Aber wenn man weiß, wie man sich zu verhalten hat und wenn man weiß, dass wenn man sich richtig verhält, der Elefant eigentlich nie einen Menschen angreift, wenn man nicht den Fehler macht, zum Beispiel zwischen der Elefantenmutter und ihrem Jungen zu stehen, wenn man nicht den Fehler macht, das gilt für fast alle wilden Tiere, sich umzudrehen und wegzulaufen, sondern wenn man ganz, ganz bedächtig nach hinten geht, aber mit dem Gesicht nach vorne zum Tier. Und einen ganz praktischen Rat hat Burton wohl auch befolgt und damit einen folgenschweren Zusammenstoß vermieden. Wenn man aufpasst, wo man sein Zelt hin tut, weil man es auf gar keinen Fall in der Nähe dieser Rutschbahn tun darf, die man überall in Ostafrika an den Flüssen sieht. Das sind nämlich die Rutschbahnen, auf denen die Nilpferde ins Wasser hineinrutschen und dann wieder hinaus, denn sie verbringen ja die Nacht an Land und grasen. Wenn man dort sein Zelt aufschlägt, dann kann es wirklich tödlich sein, weil das Nilpferd einfach dann, das hat ja immerhin 2 Tonnen, dann einfach über einen drüber fährt. Das ist so, als würde man sich auf der Landstraße hinlegen und dann Laster über einen drüber fährt. Wenn man all diese Sachen und viele andere mehr weiß und berücksichtigt, dann hat man ja auch ein Gefühl der Sicherheit, weil man sich denkt, die Situation ist schon in irgendeiner Weise handhabbar. Während Burton eifrig Notizen und Skizzen macht, damit nichts, was er sieht, verloren geht, leidet sein Kollege Speak. Richard, du wirst es nicht glauben, aber ein Käfer ist in mein Ohr gekrabbelt. Ah, tatsächlich? Jetzt summt und brummt und schabt er in Speaks Kopf. Ein kaum auszuhaltendes Geräusch. Speak versucht einiges, um das lästige Insekt loszuwerden. Über offenem Feuer schmilzt er Butter und träufelt die heiße, flüssige Masse in sein Ohr. Oh, jetzt dröhnt der Kopf und schmerzt. Und das Geräusch ist immer noch da. Schließlich hilft nur noch eins. Speak greift zu einem spitzen Messer und bohrt es sich mit einer schnellen Bewegung ins Ohr. Endlich Ruhe. Aber das Ohr ist verletzt. Es eitert monatelang. Und immer wieder bröseln kleine Teile des Käfers aus ihm heraus. Unterdessen zieht die Karawane weiter. Um 3 Uhr früh ist es ruhig wie in einem Grab. Eine Stunde später schlägt der rotgesichtige Gockel, manchmal sind es auch ein halbes Dutzend, mit seinen Flügeln und kräht der Morgenröte seinen Gruß entgegen. Die Träger verteilen die Lasten, der Anführer marschiert voraus. Er ist in Tierfelle gehüllt und trägt eine verblasste und zerrissene Flagge vor sich her, was bedeutet: Achtung! Die Karawane steht unter dem Schutz des Sultans von Sansibar. Hinter dem Anführer schlagen Träger rhythmisch die Trommel im Takt, gefolgt von Speak und Burton. Mal zu Fuß, mal auf dem Rücken der Tiere, mal verhältnismäßig bequem in der Hängematte, getragen von Einheimischen. Sie rasten an Dörfern, um auf dem Markt frische Ware einzukaufen oder gegen Draht- und Glasperlen zu tauschen. Doch die Expedition ist eine große Strapaze, die Speak und Burton zu Freunden macht. Speak ist oft krank und kann kaum noch sehen. Er sieht nicht den Lichtstreifen, den Burton sieht. Das Wasser des Tanganyika-Sees. Nichts kann fürwahr so malerisch sein, wie dieser erste Blick auf den Tanganyika-See, wie er in dem Schoß der Berge liegt und sich unter der prächtigen tropischen Sonne wärmt. Die schwüle Wärme macht den Entdeckern zu schaffen. Doch trotz aller Hitze und Krankheiten erforschen Speak und Burton mit Booten den See, suchen nach der Quelle des Nils. Fließt ein Fluss aus ihm heraus, dann könnte das der Nil sein. Doch Fehlanzeige. Die Forscher entdecken einen Fluss, der hineinfließt, aber keinen hinaus. Ich bin todunglücklich. Tatsache ist, wir taten unser Bestes, um die Quelle zu erreichen. Und wir scheiterten. Immerhin entdeckt der Naturkundler Burton einen schillernden, bunten Fisch und gibt ihm seinen Namen. Burton Zwergmaulbrüter. Noch auf dem Boot erkrankt auch Burton. Er hat Geschwüre im Mund, kann kaum reden. Arme und Beine sind geschwollen. Die Expedition macht sich schließlich ohne Ergebnis auf den Rückweg. Ich sollte diesen Morgen des 26. Mai lange in Erinnerung behalten, der mir den letzten spektakulären Sonnenaufgang am Tanganyika-See bot. Der Zauber dieser Szene hing wahrscheinlich damit zusammen, dass meine Augen ihn wohl nie wiedersehen würden. In dem Ort Kasee macht die Truppe Pause. Enttäuschung macht sich breit, weil sie die Nilquelle nicht gefunden haben. Doch dann erzählen ortsansässige Araber von einem weiteren See, dem Nyanza. Nyanza-See? Aywa, ja. Der ist noch größer als der Tanganyika-See und nur 16 Tagesmärsche entfernt. Burton zögert. Sollte dort die Quelle liegen? Er selber ist zu schwach, also macht Speak sich mit ein paar Männern auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er kann immer noch nicht richtig sehen und versteht die Sprache seiner Begleiter so gut wie gar nicht. Trotz dieser schlechten Umstände erreicht er am 3. August sein Ziel, den See Nyanza. Zu Ehren der britischen Königin tauft er ihn kurzerhand um. Der See verliert seinen afrikanischen Namen und wird zum Victoriasee. Ich zweifelte nicht länger, dass der See zu meinen Füßen jenen interessanten Fluss speist, dessen Quelle Gegenstand so vieler Vermutungen und das Ziel so vieler Forscher war. Speak glaubt sich am Ende seiner Suche und verlässt bereits nach 3 Tagen den See wieder. Allerdings, er hat nie einen Fluss gesehen, der aus dem See hinausfließt, die Quelle des Nils. Er glaubt einfach, hier läge die Quelle, hat aber keine Beweise in der Hand. Ein fragwürdiges wissenschaftliches Arbeiten. Sein Freund Burton widmet sich unterdessen ganz anderen Forschungen. Während der Abwesenheit meines Gefährten war ich vor allem damit beschäftigt, Proben der mannigfaltigen Dialekte zu sammeln, aus denen die große Sprachfamilie des südlichen Afrikas besteht. Mit Hilfe von einigen Händlern, Trägern und anderen willigen Sklaven sammelte ich etwa 1500 Wörter der 3 wichtigsten Dialekte entlang dieser Route. Fit mehr. Am 25. August 1858 kehrt Speak zu Burton zurück und macht eine Aussage, die Burton sofort stark anzweifelt. Wir hatten kaum gefrühstückt, als mir mein Gefährte die aufregende Tatsache eröffnete, dass er die Quelle des Weißen Nils entdeckt habe. Wahrscheinlich entsprangen seine Nilquellen in seinem Kopf, wie seine Mondberge sich unter seinen Händen erhoben. Fortan ist das Verhältnis der beiden zueinander angespannt. Diese Meinungsverschiedenheiten erwiesen sich stärker als unsere Partnerschaft. Nach einigen Tagen war mir klar geworden, dass ich zum Thema des Sees, des Nils und seiner Entdeckung ganz allgemein kein Wort äußern ließ, das ihn nicht kränkte. Gemeinsam machen sich Speke und Burton mit ihrer Karawane auf den Rückweg nach England. Die Forscher müssen in Hängematten getragen werden. Zum Laufen sind sie zu schwach. Speke erholt sich schneller als Burton. Und während Burton noch Kräfte sammeln muss, setzt Speke schon mal mit dem Schiff über nach London. Die letzten Worte, die Speke mir auf Erden sagte, waren: Goodbye, alter Kamerad. Goodbye, alter Kamerad. Du kannst sicher sein, dass ich nicht, zur Royal Geographical Society gehe, bevor du nicht da bist und wir gemeinsam erscheinen. Mach dir keine Gedanken. Mach dir keine Gedanken. Doch es soll ganz anders kommen. Speke landet am 8. Mai 1859 in England und macht sich umgehend zu der Gelehrtengesellschaft auf und behauptet: Ich bin der Entdecker der Nilquelle. Die Engländer sind begeistert und feiern ihren Helden. Richard Francis Burton trifft rund 2 Wochen später ein. Und kaum jemand nimmt von ihm Notiz, geschweige denn davon, dass er den Tanganyikasee entdeckt hat. Alle feiern Speke und Speke feiert mit. Burton indes erkrankt. Er hatte 21 Fieberattacken, war zeitweise paralysiert, zeitweise blind, war mehr ein Skelett mit einer Haut, die braun-gelb von ihm herabhing. Die Augen waren eingefallen. Burton zweifelt stark an Speaks Entdeckung, doch noch mehr macht ihm dessen unwissenschaftliche Herangehensweise zu schaffen, Behauptungen aufzustellen, ohne Beweise dafür zu haben. Im Privatleben des großen Abenteurers hingegen wird es ruhiger. 1861 heiratet er die schöne Isabel Arundel, eine Frau mit zarten Gesichtszügen, blonden Haaren und blauen Augen. Schon 11 Jahre zuvor, bei ihrer ersten Begegnung, geriet die 19-jährige Isabel sofort ins Schwärmen. Dieser Mann wird mich heiraten. Isabel liebt ihren Mann, arbeitet als Sekretärin und Beraterin für ihn, hat keine Angst vor Gefahren und ist, wie ihr Mann, äußerst abenteuerlich. Das war sie mit Sicherheit für eine Frau. Sie hat sich sehr wohl zum Beispiel in Syrien gefühlt, ist dann mit den Beduinen durch die Wüste geritten, war befreundet mit der völlig wilden und sehr, sehr beeindruckenden Jane Digby, die irgendwo in einem Beduinencamp mitten in der Wüste gelebt hat mit ihrem Beduinenmann. Nach der Hochzeit reißt der Strudel des Lebens Burton sofort wieder mit sich, führt ihn zu den Mormonen, einer Glaubensrichtung in Nordamerika. Danach lebt er 4 Jahre lang als britischer Konsul auf einer afrikanischen Insel. Der Zwist mit John Hanning Speke bleibt allerdings all die Zeit hindurch bestehen. 1864 soll eine Anhörung endlich Klärung bringen. Doch nach der ersten Sitzung geschieht etwas völlig Unerwartetes. Speke stirbt. Bei der Jagd. Ob Unfall durch eigenes Verschulden oder Selbstmord? Die Antwort weiß niemand. Und Richard Francis Burton bleibt mit seinen Enttäuschungen und seelischen Verwundungen zurück. Es gibt ja sehr viele unsichtbare Narben. Es gibt die Narben der großen Enttäuschungen, die zu Ende gegangene Freundschaft mit John Hanning Speke, mit dem er die große Ostafrika-Reise unternommen hat, bei der nicht nur eine Freundschaft zu Ende ging, sondern bei dem könnte man behaupten, wenn man die Sache im Sinne Burtons betrachtet, er eigentlich richtiggehend betrogen wurde. Und er wurde jetzt nicht betrogen um einen Hunderter oder nicht betrogen um eine Liebschaft, sondern er wurde betrogen um eigentlich eine historische Bedeutung. Das ist ungefähr so, als wäre jemand mit Neil Armstrong auf dem Mond gewesen und Neil Armstrong hätte dann irgendwie die Kamera ausgemacht, damit man nicht sehen kann, dass noch ein anderer mit ihm dort war. Insofern sind das tiefe Verletzungen. Das unstete Leben des Entdeckers, Forschers, Sprachkundlers, Naturbeobachters und Völkerkundlers geht weiter. Er reist als Konsul nach Brasilien, als Diplomat nach Damaskus, die heutige Hauptstadt Syriens, und nach Triest, damals Österreich-Ungarn. Obwohl er zunehmend kränklicher wurde, hat er mehr als die Hälfte der Zeit, auch als alter Mann, nicht in Triest zugebracht. Er hat, glaube ich, nie in seinem Leben innerhalb eines Jahres mehr als 6 Monate an einem Ort zugebracht. In Triest schreibt er Bücher, übersetzt indische Texte. Der Forscher arbeitet an 11 Schreibtischen, für jedes Projekt ein Tisch. Das Buch von 1001 Nacht, übersetzt und annotiert von Richard Francis Burr. Zwischendurch geht er immer wieder auf Expeditionen, sucht Goldminen im heutigen Saudi-Arabien und besucht die Passionsspiele in Oberammergau in Oberbayern, einem wichtigen Ort für die größte Religion der Welt, dem Christentum. Im Wesentlichen ist er nur hingegangen, weil seine Frau gesagt hat, so jetzt bin ich so oft irgendwie dir hinterher, jetzt kommst du mal dahin, wo ich will. Und für Burton war das deswegen interessant, weil er eigentlich in seiner bissigen Kritik, wie aber auch in seiner passionierten Neugier, eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob das jetzt Oberbayern sind oder Kongolesen, ob das jetzt irgendein vergessenes Volk im Himalaya ist oder mitten in Europa einer der germanischen Stämme. Es ist für ihn gleich. Er behandelt alle, auch in seiner Überheblichkeit, alle gleich, und er beschreibt diese Oberbayern, als seien sie eigentlich irgend so ein Stamm irgendwo in der Wildnis, roh, exotisch, schräg. Also ein großer Fan ist er nicht. Und dann beginnt er aber auch ein bisschen genauer hinzugucken. Immer wieder entdeckt er Sachen, die uns heute auch noch geläufig sind. Burton reist nach Indien und Marokko, wird schließlich von der englischen Krone zum Ritter geschlagen. Bei all den häufigen Ortswechseln scheint Burton ein klassisches Zuhause mit Familie und festen Freunden nicht vermisst zu haben. Ich glaube, dass starke Menschen die Geborgenheit immer in sich selbst finden und sie nicht in irgendwelchen eher oberflächlichen Örtlichkeiten finden. Bei ihm war es so, dass er eigentlich mit sich und in sich so tief verwurzelt und verwachsen war, dass ihn sehr wenig umhauen konnte. Man hat nicht den Eindruck, dass er in irgendeiner Weise dazu neigte, hysterisch zu werden, weinerlich zu werden, in Panik zu geraten, sich verloren vorzukommen, sondern er war einfach jemand, der in dem Augenblick, egal wo er war und egal wie schwierig die Umstände waren, mit einer gewissen Stabilität, Konstanz, Festigkeit zur Rande gekommen ist. Zu Zeiten von Richard Francis Burton vor rund 150 Jahren bedeutet Reisen auch Isolation. Burton ist abgeschnitten von den Informationen aus der Heimat. Vom Tod seines Vaters erfährt er erst Monate später durch einen Brief. Schnelle Informationen über Telefon oder Internet gibt es nicht. Eine Unterbrechung der Reise und eine schnelle Heimkehr via Flugzeug sind ebenfalls unmöglich. Der Reisende ist abgetaucht in eine andere Welt, losgelöst vom großen Weltgeschehen, anders als heute. Egal, wie abgelegen das Dorf in Indien ist, es läuft halt im Teehäuschen ein Fernseher und dort laufen die Nachrichten von der großen weiten Welt und es dröhnen überall die Lautsprecher und es läuft die indische Popmusik. Es rasen überall die schweren Lastwagen durch und in Tansania, selbst in der abgelegensten Bude, gibt es Coca-Cola. Also diesen Elementen einer globalen Durchdringung, den kann man nicht entgehen. Das heißt, man kann das eigentlich immer nur so in kleinen Nischen, so ansatzweise erleben, diese Fremde. Außer man macht was ganz Radikales und sucht irgendwie im Amazonas irgendein Gebiet, wo niemand war, und lässt sich dann vom Hubschrauber irgendwie absetzen. Aber das sind große Ausnahmen. Richard Francis Burton, der Mann aus einer längst vergangenen Zeit, ist schwer einzuordnen. Er war Naturkundler, Sprachwissenschaftler, Völkerkundler und Entdecker. Fast alle Kontinente der Welt, abgesehen von Australien und der Antarktis, hat er im Laufe seines langen Lebens bereist, zu einer Zeit, als das Reisen noch mit vielen Gefahren verbunden war und es noch viele unentdeckte weiße Flecken auf der Landkarte gab, die noch erforscht werden wollten. Bei seinen Expeditionen mit all ihren Schwierigkeiten halfen dem Weltreisenden seine Sprachkenntnisse. Er beherrschte rund 30 Sprachen und 12 Dialekte. Wie ein Chamäleon in Menschengestalt passte er sich seiner Umgebung an und verschmolz mit ihr. Seine Frau Isabel erlebte so manche Verwandlung ihres weitgereisten Mannes. Richard war ein so vielschichtiger Mann, dass er jeder Gruppe, die ihn kannte, anders vorkam. Er war wie ein Diamant mit vielen Facetten. Wie kaum ein anderer interessierte er sich auf seinen Reisen für die Menschen, ihre Religion und ihre Kultur. Wie passt dieser Charakter, den wir kennengelernt haben, zu der Aussage seines Erziehers? Die Kinder sind Biester, aber Richard ist das Erzbiest. Ich glaube, das hat nicht viel zu sagen. Die Erzieher im damaligen Schulsystem, noch mehr als heute, waren natürlich Leute, die solche Qualitäten wie Gehorsam, Unterwerfung, Untertänigkeit als besonders hehre Prinzipien angesehen haben. Also insofern zeigt es nur, dass er ein freier Mensch war mit einem Bedürfnis, seinen eigenen Weg zu gehen, zu opponieren und sich nicht alles sagen zu lassen. Ich würde sagen, das ist eine Auszeichnung in diesem System, als Erzbiest beschrieben zu werden. Der Schriftsteller Ilja Trojanow ist einigen Spuren Burtons gefolgt und hat selbst noch andere weite Reisen unternommen. Gibt es etwas, was ihn besonders beeindruckt hat? Ich vermute, dass Richard Burton ähnlich antworten würde wie ich, dass man so viele intensive Momente und so viele überwältigende Orte kennengelernt hat, dass das alles eigentlich verschwimmt in der Erinnerung zu einer großen Beglückung und ekstatischen Intensität der Vielfalt, dass man aber eigentlich nicht so sehr jetzt den einen herausragenden Moment in Erinnerung hat. Der Aufbruch zu einer langen Reise in ein unbekanntes Land ist einer der glücklichsten Momente im menschlichen Dasein. In einer einzigen Anstrengung die Fesseln der Gewohnheiten abschütteln, die bleischwere Routine, die Bürde so vieler Sorgen und die Sklaverei der Heimat. So ist ein Mann aufs Neue glücklich. Das Blut fließt mit derselben Geschwindigkeit wie zu Kindertagen. Die Spannung verleiht den Muskeln ungewohnten Schwung. Und das unvermittelte Gefühl von Freiheit fügt dem Geist eine Elle zu. Eine Reise wendet sich an die Vorstellung, die Erinnerung, die Hoffnung. Die drei Grazien unseres Seins. Auf Wiederhören bei Audible.